Es gießt. Die kleine Prozession bewegt sich durch die riesige Menschenmenge zum Schloss hin. Bei der Gelegenheit muss die Leibgarde einmal kräftig mit dem flachen Säbel dreinschlagen. Der König ist von der Jagd zurück und empfängt den Abgeordneten und 12 Frauen. Die junge Louison Chabris, die das Wort an den König richten soll, bekommt nur das Wort Brot heraus und sinkt in Ohnmacht. Der König ist gerührt und gibt ihr einen väterlichen Kuss. Er unterzeichnet einen schriftlichen Befehl, zurückhaltendes Getreide umgehend nach Paris zu schaffen. Etwas länger dauert es, bis er sich zu einer Botschaft an die Nationalversammlung durchringt. Ich nehme die Artikel der Verfassung und die Erklärung der Menschenrechte vorbehaltlos an. Gegen Mittag ist in Paris Lafayette im Hôtel de Ville aufgetaucht, als der Zug der Frauen schon unterwegs war. Er wird von der Nationalgarde gedrängt, den Frauen nach Versailles zu folgen. Die Versorgung von Paris muss gesichert werden. Lafayette hält seine Leute über 6 Stunden hin. Dann aber haben sich so viele Männer vom Faubourg Saint-Antoine und Saint-Marceau zu ihrer Unterstützung eingefunden, dass er sich nicht weiter widersetzen kann. Gegen 6 bricht er mit 15.000 Mann Nationalgarde und ein paar Tausend vom Volk der Stadt auf nach Versailles. Am 6. Oktober gegen 5 Uhr früh, es ist noch nicht Tag, beginnen die Banden an den Gittern des Schlossparks herumzustreifen. Bewaffnet mit Piken, Spießen, Sensen. Gewehre haben sie nicht. Aber dreist sind sie. Die aus Versailles allen voran. Schlosser und Schmiede, die gegen das miese Wetter einen guten Schluck in sich haben. Gewalttätig sind sie und es heißt, sie wollen den Tod der Königin. Die Nationalgarde bewacht den Park, die Leibgarde die Eingänge zum Schloss. Leibgarde und Nationalgarde sind einander nicht freundlich gesinnt. Lafayette hat sich kurze Zeit schlafen gelegt. Gegen 6 dringen Volkshaufen in den Park ein, hetzen die Nationalgarde gegen die Leibgarde auf, versuchen das Schloss zu stürmen, erzwingen den Eingang zu den Vorräumen der Königin. Marie Antoinette im Unterrock flüchtet mit ihren Kindern in die Zimmer des Königs. Schüsse fallen, es wird gekämpft und Tote gibt es. Dann erscheint Lafayette, dämpft die Erregung, zeigt sich der Menge mit der Königin und küsst ihr die Hand. Die Stimmung schlägt um, vive la reine. Der König kommt, mit aufgesteckter Kokarde. Die Leibgardisten verbrüdern sich mit dem Volk, mit den Nationalgardisten stecken die Kokarde an. Der König nach Paris, ruft die Menge. Die Plünderer werden endlich vertrieben. Allgemeine Begeisterung herrscht im herbstlichen Nieselregen bei Matsch und Nässe. Die Gewalttätigkeiten am frühen Morgen stellen sich historisch als das Massaker der königlichen Leibgarde durch den Pöbel dar. Oder aber werden einfach vergessen, je nachdem. Oder ganz objektiv, kam es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen der Leibwache des Königs und den Volksmassen. Konkret aus der Nähe betrachtet 7 Tote bei der Leibgarde, 5 auf der Gegenseite. Die Ereignisse sind bis ins Detail aktenkundig, weil man wissen wollte, ob hinter allem ein Schuldiger zu finden sei. Es ist keiner zu finden. Der Zug der Frauen ist eine Sache für sich. Sie sind gekommen, den König zurückzuholen in seine gute, jetzt vor Hunger verzweifelte Stadt. Der König lässt sich Zeit mit seiner Entscheidung. Le bon papa, wie die Marktweiber aus den Hallen sagen. Gegen 11 erklärt er seine Einwilligung. In der Nationalversammlung ist es an diesem Vormittag ziemlich hoch hergegangen. Das Volk drängt sich auf den Rängen und macht Tumult, weil auch die Versammlung zu keinem Entschluss kommt, ob nun der König gehen soll oder nicht. Als die Nachricht von der Zustimmung des Königs kommt, entschließen die Abgeordneten sich zügig auf Vorschlag von Mirabeau zu einem Dekret. Nämlich, dass die Nationalversammlung und die Person des Königs während der laufenden Sitzungsperiode nicht zu trennen sind. Auf nach Paris. Wir bringen jetzt den Bäcker heim, die Bäckersfrau und auch den kleinen Bäckerjungen. Gegen 1 Uhr Mittag hat der Zug sich formiert und bricht auf. Nous amenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Mittendrin der König mit seiner Familie in einer großen schwarzen Kutsche. Lafayette auf dem Wagenschlag, voran die Nationalgarde und entwaffnet die Leibwache hinterher. Wie eine Einlösung des Versprechens, ein Mehlkonvoi vom Zufall beschert. Und das Volk überall, dem König voraus und dem König nach, die Männer mit Piken, Knüppeln und Spießen.